blonden Haar. Schlaf und träume wunderbar, denn solang dir Mutter die Händchen hält, weißt du nichts vom Leid der Welt. Liebling, du wirst Tag und Nacht treu behütet und bewacht. Später, wenn erst Sorgen am Bettchen stehen, schläft es sich nicht mehr so schön. Tausend Mütter singen leis, Baby ist mein Sonnenschein. Tausend Mütter wünschen heiß, Baby bleibt doch stets so klein. Liebling mit dem blonden Haar, schlaf und träume wunderbar. Denn solang dir Mutter die Händchen hält, weißt du nichts vom Leid der Welt. Sonnenschein. Tausend Mütter wünschen heiß, Baby bleibt doch stets so klein.